Ihr werdet ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben wurde, und denen, die Allah etwas beigesellen, viel Beleidigendes zu hören bekommen. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, so gehört dies gewiss zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten.